Umsonst sucht ich und sehe nun wohl, in der Welten Ring nichts ist so reich als Ersatz zu muten dem Mann für Weibes Wonne und Wert. Wasser, Erd und Luft, viel frug ich, forschte bei allen, wo Kraft nur sich rührt und Keime sich regen, was wohl dem Manne mächtiger dünkt, als Weibes Wonne und Wert. Doch so weit Leben wart meine fragende List, in Wasser, Erd und Luft lassen wir nichts von Lieb und Wein. Nur einen sah ich, er sagte der Liebe ab, um rotes Gold entriet er des Weibes Gunst. Des Rheines klare Kinder klagten mir ihre Not. Der Nebel um Nacht, Alberich pulte vergebens um der badenden Gunst. Das Rheingold, da raubte sich Rächen der Dieb. Das dünkt ihm nun das teuerste Gut, hier als Weibes Hut. Und in gleißenden Tand, der Tiefe entwand, erklang mir der Töchter Klage an dich. Wotan wendet sie sich, dass zu Recht du zögest den Räuber, das Gold dem Wasser wiedergebest und ewig es bliebe ihr eigen. Dir's zu melden, gelobt ich den Mädchen, löste Loge sein Wort. Töricht bist du, wenn ich gar tückisch, mich selbst siehst du in Not, wie hilf ich ander zum Haar.